Text und Textil. Die Wörter Technik, Text und Textil gehen auf das lateinische Wort texere, weben, flechten zurück. Sie bezeichnen ein jeweils kunstvoll zusammengefügtes, geknüpftes, verflochtenes. Laut Duden das Herkunftswörterbuch. Daher personalisiert der antike Mythos die Mächte, die unseren Lebensstoff schaffen, als Textilkünstlerinnen. Ovid erzählt in den Metamorphosen 1 nach Christus bis 8 nach Christus vom Schicksal der Arachne, einer Virtuosin der Webkunst, die es wagte, Athene, die Schwester Apolls, zuständig für Kunst und Handwerk, zu einem Wettbewerb herauszufordern und von ihr in eine Spinne verwandelt wurde. Die Göttliche webte in ihren Teppich kriegerische Szenen, die ihren Sieg über die aufrührerischen Titanen darstellten, mit konventioneller Umrandung. Arachnes Werk war offensichtlich dem ihrigen überlegen. Die menschliche Rivalin soll einen farbenprächtigen Teppich gewebt haben, der täuschend echt Verführungs- und Vergewaltigungsszenen der männlichen Götter Zeus und Poseidon zeigte und den die unsterbliche Männerfreundin Athene wütend zerriss. Danach wollte Arachne sich umbringen, aber die Göttin war gnädig und ließ sie als Spinne ewig weiterweben. Bei der Geschichte handelt es sich um eine Umkehrung, um Ätiologie, weil zuerst die Spinne da war, Spider-Woman, der die webende Frau ihre Kunst abgeschaut hat. Im indigenen Mythos übrigens ist die Spinne kein Ekel, sondern wird als Kulturbringerin verehrt. Unser Schicksal spinnen die Mäuren. Ihre Namen sind Klotho, deutsch die Spinnerin, Lachesis, deutsch die Zuteilerin und Atropos, deutsch die Unabwendbare. Laut Wikipedia. Klotho spinnt den Lebensfaden, Lachesis bemisst ihn und Atropos schneidet ihn ab. Sie sind nicht als Einzelne gedacht, sondern agieren immer in Beziehung. Als Dreiheit gestalten sie kontinuierlich unseren Text, das komplizierte Muster der Lebensgeschichten, und deren Verlauf erscheint, gesehen vom Tod, vom Ende her, folgerichtig und unabwendbar. Wenn ich mir die drei als Persönlichkeitsanteile denke, macht es Sinn.